Ein Tag im Leben des jungen Delon. Weil ich eine kleine Delle in meiner Rückenflosse habe, nennen mich alle Delon. Ich bin heute ein Jungdelfin von 9 Sommern und lebe schon nicht mehr zu Hause. Derzeit ziehe ich mit meinen Kumpels umher und kein Meer ist für uns sicher. Aber ich erinnere mich noch gut, wie ich als kleiner Delfinjunge das erste Mal im Meer war. Ich war damals gerade 6 Monate alt und lebte natürlich schon immer im Meer. Aber das Meer bestand für mich bis zu diesem Tag aus nur einer kleinen und flachen Bucht. Dort lebte ich mit meiner Mutter, meiner Oma, meinen Tanten und meinen großen Schwestern. Ich war der einzige Junge in der Gruppe, aber das störte mich damals noch nicht. Ich war ja noch nicht einmal halb so groß wie die anderen. Das ist bei uns Delfinen immer so, wenn wir noch ganz klein sind, leben wir mit Müttern, Tanten und Schwestern, bis wir alt genug sind, selbst loszuziehen. Meine Mutter weckte mich ganz früh, als es gerade erst hell wurde. Wir Delfine schlafen an der Oberfläche, weil wir ja Luft atmen müssen, und deshalb sind wir beim Schlafen nicht ganz wach und nicht ganz eingeschlafen. Wir dösen. Meine Mutter hat mich zum Aufwecken immer ganz vorsichtig angehoben, damit ich kein Wasser in die Nase bekomme, sollte ich mich beim Wachwerden erschrecken. Unsere Nasen sind zwar schon ganz weit oben auf unserer Stirn und eigentlich nur ein Nasenloch, aber wir können es auch wie ein Mund verschließen, damit kein Wasser reinkommt. Trotzdem kann es ja sein, dass man gerade was Schönes träumt und dann wird man geweckt, schon hat man Wasser in der Nase und einen Hustenanfall. Deshalb hat meine Mutter mich immer nur geweckt, indem sie unter mich getaucht ist und mich ganz sanft hochgehoben hat. Das war schön. Aber wo war ich? Mein erster Tag im Meer. Sie weckte mich also kurz, nachdem es hell wurde und sagte mir, dass mein großer Tag gekommen sei. Wir würden aus der kleinen und flachen Bucht heraus und in das große und tiefe Meer hineinschwimmen. Ich war ganz aufgeregt damals, denn alle in unserer Gruppe erzählten immer vom blauen Meer. In der kleinen Bucht waren die einzig blauen Dinge der Himmel über der Bucht und manchmal das, was die Menschen in die Bucht hineinwarfen. Zumindest sagten das alle immer sofort, lass das fallen, das kann man nicht essen, das ist von den Menschen. Auch wenn es so blau wie der Himmel war, und wir Delfine mögen dieses Blau sehr. Ich wusste aber damals noch nicht, weshalb. Ich wusste nicht einmal, was das bedeutete, das ist von den Menschen, das haben die Menschen ins Wasser geworfen. Die anderen erzählten aber auch sonst nicht viel von diesen Menschen, als ich noch ein Baby war und in der kleinen Bucht lebte, in der es keine Menschen gab. Sie sagten alle immer nur, es gäbe so viele verschiedene Menschen, dass es zu schwierig sei, das alles zu erklären. Ich solle einfach warten, bis ich größer sei und im blauen Meer würde ich dann sicher welchen begegnen. Vielleicht würde ich also schon an meinem ersten Tag im Meer einen Menschen sehen. Meer und Menschen. Ich war sehr, sehr aufgeregt nach dem Frühstück und ich bekam damals noch Milch. Meine Mutter pfiff den anderen zu, es ging jetzt los. Meine beiden Schwestern, meine beiden Tanten und meine Oma kamen herbeigeheilt und dann ging es wirklich los. Wir schwammen aus der Bucht heraus, durch den engen Ausgang, an dem ich bis zu diesem Tag nie hatte spielen dürfen. Ich war ein bisschen enttäuscht, denn hinter dem Ausgang war das Meer genauso wenig blau wie vor der Bucht. Nur der Boden war etwas weiter von der Oberfläche weg, als ich es gewohnt war. Wir schwammen weiter und weiter, weg von der Stelle am Himmel, wo es langsam hell wurde. Der Boden entfernte sich immer weiter von der Oberfläche und irgendwann konnte ich ihn nicht mehr sehen. Ich konnte nur die Echos hören, die vom Boden zurückhallten, wenn meine Mutter und die anderen ihre Positionslaute von sich gaben. Wir haben zwar keine richtigen Ohren, aber dafür ist unser ganzer Kopf wie riesige Ohren, die nicht nur hören, sondern auch was sagen können. Wir Delfine geben viele Laute von uns. Wir haben auch sehr viele Worte. Ich konnte damals als kleiner Delfin noch nicht alle und heute lerne ich immer noch jeden Tag welche dazu. Der Name meiner Mutter war mein erstes Wort. Sie hat es mir immer, immer wieder vorgepfiffen, als ich noch nicht einmal geboren war. Im Wasser geht das, denn da kann jeder sehr gut hören. Nach der Geburt wusste ich dann sofort ihren Namen. Mama. Dann habe ich sofort mein zweites und wichtigstes Wort gelernt. Delon. Meinen Namen. Jeder Delfin hat einen ganz eigenen Namenspfiff. Das ist unser Name. Mit diesem Pfiff hat meine Mutter mich gerufen und ich sie auch. Ich habe Mama mal in der Bucht verloren, als ich noch ein Baby war. Da habe ich mich einfach hingesetzt, geweint und immer meinen Namen gepfiffen. Delon, Delon, Delon. So sage ich auf Delfinisch, ich bin hier, mein Name ist Delon, hier bin ich. Meine Mutter schwamm durch die Bucht und hat gepfiffen. Delon, Delon, Delon. So sagen alle außer mir auf Delfinisch, wo ist Delon? Ich suche Delon, wo bist du? Delfinisch ist also eigentlich ganz einfach. Dachte ich damals, aber da kannte ich die Menschen ja noch nicht. Mein erstes Wort benutze ich heute nur noch, wenn ich meine Mutter besuche, denn nur sie hat diesen Namen. Aber das zweite Wort, unseren eigenen Namen, benutzen wir Delfine ein Leben lang. Wenn ich heute mit meinen Kameraden in die Bucht komme, rufen wir alle unsere Namen. Das heißt dann heutzutage bei mir als großer Delfin, hallo, mein Name ist Delon und ich komme in freundlicher Absicht, um andere nette Delfine kennenzulernen. Wem das nicht passt, der kann sich bei dem Delfin mit Namen Delon beschweren. Die meisten unserer Worte werden nur ohne ein hörbares Geräusch gemacht, nur gedacht, wir verstehen sie trotzdem sofort. Das sind schöne Worte wie Liebe und Leckerbissen, aber auch wichtige Worte wie gut, schlecht oder Angst. Viele unserer Laute werden gepfiffen, wie unsere Namen oder besondere Begriffe für Mensch, Fisch, essbar, nicht essbar, gefährlich, lass das, mach das nicht, komm her, sei brav, benimm dich oder bleib immer schön bei mir. Das war auch das Wort, das meine Mutter an diesem Morgen immer leise vor sich hinpfiff. Bleib immer schön bei mir. Bleib immer schön bei mir. Ich war, wie schon erwähnt, ziemlich aufgeregt, also blieb ich immer schön bei ihr. Außerdem können wir nur verstehen, was ein anderer Delfin denkt, wenn wir nah beieinander sind. Ich blieb also brav immer eine Flossenlänge von ihr entfernt. Wenn ich mich mutig fühlte, berührte ich nur gerade so mit meiner Flosse die ihre. Aber wenn ich ängstlich war, dann habe ich mich ganz nah an ihre Seite gedrückt. Sie wollte weder das eine noch das andere. Ich sollte nicht zu weit neben ihr schwimmen, aber auch nicht zu nah an ihr dran. Als ich wissen wollte, warum, meinte sie, ich solle auch meine Positionslaute ausprobieren und wenn ich das mit Körperkontakt zu ihr machen würde, dann sei das sehr unangenehm für sie. Ich verstand das zwar nicht, aber ich sollte noch an diesem Tag herausfinden, wie unangenehm das sein kann. Ich hatte in der kleinen Bucht schon oft mit meinen Positionslauten herumgespielt, aber ich hatte noch keine Ahnung, was sie bedeuten. Diese Laute werden auch manchmal gepfiffen, wenn ich mit meinen Kumpels in eine neue Bucht schwimme. Unsere Namen sind dann auch unsere Positionslaute. Aber es gibt auch ganz andere Laute, die werden nicht gepfiffen, sondern geklickt. Die machen wir mehr für uns selbst. Wir klicken, dann hören wir auch das Echo. Wenn es zum Beispiel von rechts schneller zurückkommt als von links, dann wissen wir, dass wir rechts näher an den Felsen sind als links. Erwachsene Delfine können das so gut, dass wir in völliger Dunkelheit oder ganz trübem Wasser alles so hören können, fast genauso gut, als könnten wir es sehen. Wir erwachsenen Delfine nennen das Sehen Hören oder Sören. Wenn Delfine erst groß sind, können wir sehr viel besser und sehr viel mehr sören, als nur mit Sehen oder Hören allein. Wir können uns mit unseren Klicks sogar zeigen, was wir woanders vorher gesört haben, indem wir später das Echo unseres Klicks anderen Delfinen vorklicken und sie dann selbst sören können, was wir so spannend fanden, einen komisch aussehenden Fisch zum Beispiel. Wir können zwar im Dunkeln nicht immer richtig die Farbe von etwas sören, aber seine Form und ob es hart oder weich ist oder ob es Haut oder Schuppen hat. Wir können also schon vorher aus einiger Entfernung fühlen, wie sich die Oberfläche von etwas anfühlen wird, wenn wir später mit der Nase dran stupsen. Damals, als ich zum allerersten Mal keinen Boden mehr unter mir sehen konnte, hatte ich noch überhaupt keine Ahnung vom Sören. Ich konnte zwar schon alle die verschiedenen Klicks machen, aber ich hatte noch keine Ahnung, wie ich sie einsetzen sollte oder welcher Klick wofür gut ist. Ich konnte meine Echos hören und auch die Echos der Klicks der Schwestern und Tanten, aber ich wusste nicht, was sie bedeuteten. Es dauerte Jahre, bis wir Delfine jeden einzelnen Klick lesen können, als würden wir ihn sehen. Alles, was ich an meinem ersten Tag im Meer verstand, war, dass die Echos immer länger brauchten, um zu uns zurückzukehren. Das bedeutete wohl, der Boden entfernte sich immer weiter von der Oberfläche. Unter uns war es dunkel wie die Nacht, und bald waren die Echos nur noch ganz weit entfernt zu hören. Ich fragte meine Mutter besorgt, wie tief das da unten sei, und sie antwortete, dass es tiefer sei, als ich je tauchen sollte. Ich hatte bis zu diesem Tag noch nie vom Tauchen gehört, denn in der kleinen Bucht war es so flach gewesen, dass meine Mutter oben über die Oberfläche herausschaute, wenn sie sich auf den Boden der Bucht auf ihre Schwanzflosse stellte. Ich kannte bis dahin nur schwimmen, immer schön an der Oberfläche, um jederzeit Luft atmen zu können. Meine Mutter pfiff wieder. Es geht los, was auch ein sehr wichtiges Wort für Delfine ist. Und dann ging es los. Alle außer meiner Mutter schwammen nicht mehr geradeaus unter der Oberfläche, sondern nach unten, in die Dunkelheit. Meine Oma schwamm unter mir, ungefähr so weit weg, wie meine Mama lang war. Meine Schwestern schwammen noch etwas tiefer, so dass ich sie gerade noch erkennen konnte, und meine Tanten waren nicht mehr zu sehen. Ich konnte nur noch ihre Positionsklicks heraufhallen hören. Es hörte sich an, als wären sie sehr tief unten. Sie tauchten. Meine Mutter merkte, dass ich nun weniger Angst vor der dunklen Tiefe hatte und fragte mich, ob ich es auch mal versuchen wolle. Ich durfte aber noch nicht zu tief tauchen, weil meine kleinen Lungen noch nicht ganz ausgewachsen waren und vom Wasserdruck in größeren Tiefen beschädigt werden könnten. Ich wusste nicht, was das bedeutet, aber sie erklärte, wenn ich als noch nicht ausgewachsener Delfin wirklich tief tauchen würde, würde ich später als großer Delfin nie mehr richtig lange tauchen oder unter Wasser bleiben können und müsse wie die alten oder kleinen Delfine immer in der Nähe der Oberfläche bleiben. Nicht tiefer als Oma, pfiff meine Mutter. Ich habe mich nicht sofort getraut, aber dann bin ich doch ganz schnell zu Oma runtergeschwommen. Ich weiß noch, wie ich dachte, guck mal, ich tauche. Und ich weiß auch noch, wie meine Oma dachte, hast du toll gemacht. Jetzt bist du kein kleiner Babydelfin mehr, sondern ein richtiger kleiner Delfinjunge. Ich war ein mächtig stolzer Delfinjunge, aber ich war so aufgeregt, dass ich sofort wieder hoch zu meiner Mutter musste, um Luft zu holen. Wir schwammen und tauchten eine Weile. Heute würde ich es nicht mal tiefes Schwimmen nennen, aber damals fand ich, ich war schon ein ganz toller Taucher, nachdem ich nur ein paar Mal so tief wie meine Oma getaucht war. Dann, als die Sonne endlich aufging, kamen die Echos und damit der Boden wieder näher. Wir hielten plötzlich an, keine Klicks mehr. Alle wurden ganz still und ich merkte schon, dass etwas ganz Aufregendes in der Nähe sein musste. Vielleicht würden sie mir endlich das blaue Meer zeigen. Meine Mutter ließ die anderen zurück und schwamm nur mit mir ganz leise weiter. Ohne die anderen Delfine hatte ich wieder mehr Angst und blieb ganz nah neben meiner Mutter. Irgendwann sagte sie mir, ich solle tief Luft holen. Und dann tauchten wir runter. Noch ein wenig tiefer, als ich mit Oma getaucht war. Ich hatte aber keine Angst, denn hier konnte ich den Boden sogar wieder sehen. Ich konnte auch etwas hören. Es war ein sehr eigenartiges Geräusch. Ein Zischen und Poltern, die sich immer abwechseln. Zischen, Poltern, Zischen, Poltern. Ich hätte noch mehr Angst bekommen, aber meine Mutter war ganz ruhig und dachte nur, da vorne sind sie. Vielleicht kannst du sie sehen. Nun wurde ich neugierig. Wir tauchten direkt auf die Geräusche zu und es wurde immer lauter und lauter. Hol noch einmal tief Luft, dachte meine Mutter, und wir schwammen noch einmal kurz zur Oberfläche, um uns sofort wieder runtersinken zu lassen. Vor mir konnte ich plötzlich ein Riff erkennen, das langsam aus dem Dunst vor uns auftauchte. Das Meer war hier schon wieder zu Ende und ich hatte gar nichts Blaues gesehen. Noch zwei oder drei Flossenschläge und meine Mutter blieb ganz still mitten im Wasser stehen. Da sind sie, dachte sie, und ich sah endlich, was sie meinte. Da waren zwei Säugetiere, wie wir es waren, aber sie sahen ganz anders aus. Sie hatten auch Brustflossen, aber die waren ganz lang. Sie hatten beide zwei Schwanzflossen und anstelle einer Rückenflosse trugen sie ein langes, rundes Ding mit sich herum. Irgendetwas stimmte mit ihren Körperausstrahlungen nicht. Sie waren wie eingewickelt und ich dachte damals, sie hätten sich vielleicht in irgendwas verfangen, was die Menschen ins Meer geworfen hatten. Als ich das dachte, pfiff meine Mutter: Das sind Tauchmenschen. Die beiden Figuren am Riff waren also Menschen. Sie drehten uns den Rücken zu. Und sie waren es auch, die diesen andauernden Krach machten. Wahrscheinlich hatten sie uns auch deshalb noch gar nicht bemerkt. Sie zischten und dann ließen sie eine riesengroße Menge Blasen aus ihrem Atemloch, direkt da unter Wasser, ohne aufzutauchen. Das andere Geräusch kam von diesen Blasen, die geräuschvoll und auf direktem Weg zur Oberfläche polterten. Dann zischten sie wieder kurz und dann ließen sie wieder ihre Blasen poltern. Wir Delfine lassen unter Wasser meist nur dann Luftblasen ab, wenn wir sehr, sehr aufgeregt sind und dann auch nicht so viele Blasen. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, warum die Menschen so aufgeregt waren. Und weil sie in all dieses Zeug eingewickelt waren, konnte ich auch nicht viel von dem fühlen, was in ihnen vorging. Meine Mutter war aber immer noch ganz entspannt, also hatte ich auch keine Angst. Heute weiß ich, dass die Menschen sich selbst in diese Sachen einwickeln, wahrscheinlich um sich vor der Kälte des Wassers zu schützen oder damit man sie nicht so leicht durchschauen kann. Heute weiß ich sehr viel mehr über die Menschen und auch sehr viel mehr über die eigenartigen Dinge, die sie manchmal tun. Aber dazu kommen wir noch. Menschen sind schon eigenartig, meinte meine Mutter. Und weil das Wort für Mensch ja ein Pfiff ist, machte sie ein Geräusch. Und diesmal hörte es einer der beiden Menschen. Er drehte sich zu uns um und sah uns mit großen Augen an. Sogar durch die Sachen, in die er eingewickelt war, konnte Mama und ich seine plötzliche Aufregung fühlen. Jetzt war er wirklich sehr aufgeregt und machte noch mehr Blasen als vorher, aber er hatte keine Angst oder Wut. Er wollte auch nicht jagen, sondern freute sich einfach nur. Er drehte sich um und stieß den anderen Menschen an. Dann zeigte er mit seiner langen Brustflosse immer wieder in unsere Richtung. Auch nachdem der andere Mensch uns schon längst gesehen hatte und auch aufgeregt Blasen machte. Jetzt haben sie uns bemerkt. Bleib ganz ruhig, diese hier tun nichts, dachte meine Mutter. Aber als ich fragte, ob wir dann etwas näher herantauchen können, hielt sie mich mit ihrer Brustflosse zurück und meinte, dafür sei ich noch nicht groß genug. Die beiden Menschen hielten sich an ihren Brustflossen, genau wie Delfine es tun, wenn wir etwas gemeinsam machen, genau wie meine Mama und ich es in diesem Moment taten, weil wir zusammen Menschen anguckten. Wir nennen das Flosse in Flosse. Meine Mutter war begeistert von den Menschen. Sind sie nicht toll, dachte sie. Sie haben Gefühle und Gedanken, genau wie wir. Und sie leben auch zusammen, genau wie wir. Wir können sie auch recht gut verstehen, aber sie weigern sich, uns zu verstehen. Kein Delfin weiß, weshalb sie uns nicht verstehen wollen oder können. Vielleicht liegt es daran, dass die Menschen im Vergleich zu uns ein kleineres Gehirn haben auch nicht sören können. Wenn du größer bist, mein lieber Delon, immer brav deine Klickübungen machst und lernst richtig zu sören, dann kannst du durch diese ganzen Sachen hindurch und direkt in ihre Körper hineinsören. Ihre kleinen Hirne denken, ihre Herzen schlagen und ihre Lungen atmen, genau wie bei uns. Und wenn das Weibchen von den beiden einen kleinen Babymenschen in sich hätte, dann könnte ich den auch sehen. Hat sie aber gerade nicht. Dann mussten wir los. Meine Mutter pfiff den anderen, die außer Sichtweite warteten, zu, dass es weiterginge. Und wir schwammen die Küste entlang. Ich wollte noch einmal zurück zu den Menschen, die uns immer noch nachsahen, als wollten sie nicht, dass wir schon weiterschwimmen. Aber wie Mamas so sind, wollte sie mir noch viel mehr an diesem Tag zeigen, und so schwammen wir schnell weiter. Das wurde allerdings auch Zeit, denn ich hatte in der Aufregung gar nicht bemerkt, dass ich mal dringend zur Oberfläche musste, um Luft zu schnappen. Ich konnte die Menschen noch lange hinter mir zischen und poltern hören. Mittlerweile bin ich schon vielen dieser Tauchmenschen begegnet, und das sind wirklich die harmlosesten. Die meisten von denen freuen sich immer, wenn sie uns kommen sehen, deshalb mag ich die Tauchmenschen am liebsten. Wir begegneten bald noch einem Menschen. Der war zwar auch in irgendwas eingepackt, aber er zischte und polterte nicht. Er machte fast keine Geräusche und tauchte wie wir Delfine mit einem Atemzug ab und ließ sich zurück an die Oberfläche treiben, wenn er Luft holen wollte. Wir nennen sie Delfinmenschen, weil diese uns von allen Menschen am ähnlichsten sind. Aber weil sie manchmal auch unter Wasser jagen, durfte ich nicht stehen bleiben. Meine Mama und meine Oma drängten mich schnell weiter und meinten, ich solle lieber meine Klickübungen machen. Aber ich wollte unbedingt nochmal den Menschen sehen, also schwamm ich nur kurz zurück, um mir den Delfinmenschen anzusehen. Als ich mich wieder umdrehte, waren alle anderen weg und ich konnte sie nur noch von weit hören. Ich schwamm ihnen nach und pfiff dabei immer meinen Namen. Meine Mutter kam mir entgegen. Sie war sehr aufgeregt und besorgt, und als ich sie so schnell auf mich zukommen sah, wusste ich schon, das gibt Ärger. Ich weiß noch, wie sie schimpfte: »Mach so etwas nie wieder!« Früher hatte meine Mutter mich, wenn ich nicht brav war, auf das Seegras am Boden der Bucht gedrückt und mich nicht auftauchen lassen. Das ist für alle Delfine das Allerschlimmste, nicht zur Oberfläche zu können. Zumindest dachte ich das bis zu diesem Tag. Diesmal drückte sie mich unter Wasser und hielt mich auf dem sandigen Boden vor dem Riff fest, drückte mir ihre Stirn in die Seite und klickte dann ein paar Mal ganz laut mit ihren Positionslauten. Ich konnte jeden einzelnen Klick fühlen. Es war ziemlich unangenehm im Bauch, das tat sogar richtig weh. Dann ließ sie mich an die Oberfläche zum Atmen und schwamm langsam weiter. Sie pfiff wieder ganz freundlich: »Bleib immer schön bei mir, bleib immer schön bei mir.« Das tat ich dann auch. Ich hatte wieder etwas gelernt. Ich blieb besser bei Mama, wenn sie es sagte, und ich verstand nun auch, warum sie nicht wollte, dass ich mich an sie drückte, solange ich meine Klickübungen machte. Diese kräftigen Klicks können nämlich sehr heftig sein. Ich habe später als großer Delfin sogar gelernt, damit kleine Fische zu betäuben, damit ich sie leichter fangen kann. Wir schwammen alle zusammen weiter die Küste entlang. Meine Tanten und meine Oma passten nun mit auf, dass ich brav an der Oberfläche bliebe, meine Klickübungen mache und nicht wieder alleine wegschwimme. Dann hörten wir meine großen Schwestern pfeifen. »Gefahr!« Plötzlich sollte ich ganz still sein. Meine Mutter pfiff »Haifisch!« Und dann pfiff sie immer wieder »Alle Informationen, alle Informationen!« Meine Mutter, meine Oma und meine Tanten kamen ganz nah an mich heran und schwammen direkt neben mir her. Meine großen Schwestern sausten blitzschnell um uns herum und versuchten, den Hai nicht aus ihren Augen und Ohren zu verlieren. Dann konnte ich den Haifisch auch sehen. Er war wirklich groß, größer als Mama. So einen hatte ich in der kleinen Bucht noch nie gesehen, und alle um mich herum waren sehr aufgeregt. Ich bekam Angst. Wenn ich diesem Hai ein wenig früher allein begegnet wäre, als ich die anderen Delfine kurz verloren hatte, wäre das sicher nicht gut ausgegangen. Normalerweise sagen wir Delfine, dass es das Problem des Haifischs ist, wenn Delfine und Haie sich begegnen. Wir sind schneller und fressen sehr viel mehr Fisch, als Haie das tun. Trotzdem können große Haie natürlich auch uns gefährlich werden, wenn wir nicht aufpassen. Der Hai drehte seine Runden um uns herum. Meine Schwestern versuchten, ihn zu verjagen, aber er kam immer wieder und er sah immer mich an. Haie denken nicht so viel wie wir Delfine, aber ich konnte fühlen, dass er mich meinte, und ich wusste auch, was er von mir wollte. Ich sollte sein Frühstück werden. Plötzlich kam ein stampfendes Geräusch auf uns zu. Es hörte sich an, als würde ein verletzter Delfin an der Oberfläche zappeln. Das Platschen und Klatschen kam langsam näher, und je näher es kam, desto weiter entfernte sich der Hai von uns. Ich dachte schon, das sei unsere Rettung, aber meine Mutter pfiff aufgeregt: »Schwimm, Mensch, mach das nicht, schwimm, Mensch!« Schwimmmenschen und Delfine begegnen sich oft. Es war aber mein erster Schwimmmensch, und ich wusste damals noch nicht, dass diese Sorte meistens nicht sehen oder hören kann, was um sie herum vorgeht. Sie planschen einfach möglichst schnell und laut an der Oberfläche entlang, und wenn sie überhaupt mal was mitkriegen, dann meist nur das, was sich über dem Wasser abspielt. Der Schwimmmensch schien gar nicht zu merken, in welcher Gefahr er schwebte. Meine Mutter, die immer so viel Verständnis und Mitgefühl mit den tollen Menschen hatte, konnte das einfach nicht mit ansehen. Sie änderte unseren Kurs und wir schwammen alle ein Stück, bis wir dem Menschen genau im Weg standen. Er kam auf uns zu und bemerkte uns erst, als er schon fast in uns reingeschwommen war. Dieser Mensch hatte sich nur ganz wenig eingewickelt und selbst als Babydelfin verstand ich, dass er sich freute, uns zu sehen. Sehr sogar. Er hatte wirklich keine Ahnung und dachte überhaupt nicht daran, Angst zu haben. Das änderte sich im nächsten Moment. Meine Oma drängte mich näher an den Menschen heran und meine Tanten tauchten ganz nah unter uns. Meine Mutter und meine Schwestern schwammen blitzschnell um uns alle herum, wobei sie mit ihren großen Schwanzflossen immer wieder aus aller Kraft auf das Wasser schlugen. Es machte einen unglaublichen Lärm, noch viel mehr als der Schwimmmensch vorher mit seinem Planschen gemacht hatte. Der Hai ging auf Abstand, aber er kreiste weiter um uns herum und wir alle konnten fühlen und hören, wie der Mensch sich erschreckte und Angst bekam. Und zwar vor uns, den Delfinen, die gekommen waren, um ihn zu retten. Er fühlte sich bedrängt und wollte weg, aber das ließen meine Verwandten nicht zu. Menschen sind schon eigenartig. Er verstand überhaupt nicht, was meine Mutter und meine Schwestern machen wollten. Ich verstand es auch noch nicht, aber ich wusste wenigstens, wovor Angst gehabt werden musste. Die kräftigen Schwanzschläge sollen dem Hai zeigen, wie stark wir Delfine sind und dass wir uns wehren können. Und das laute Platschen der Schwanzschläge auf der Wasseroberfläche soll andere Delfine zu Hilfe rufen. Dieses laute Klatschen ist nämlich im Meer sehr, sehr weit zu hören. Zum Glück verstanden andere Delfine, was es bedeutete. Nach kurzer Zeit waren viele große männliche Delfine da, um uns zu helfen. Sie rammten den Hai mit voller Delfingeschwindigkeit und der verzog sich endgültig in die Tiefe. Wir entspannten uns alle, nur der Mensch nicht. Als meine Mutter, Schwestern und Tanten wieder auf Abstand gingen, nutzte er eine Lücke und schwamm ganz schnell davon. Er ging direkt ans Ufer und stand dann nur da und schaute uns nach. Er hatte den Hai wahrscheinlich nicht einmal bemerkt. Menschen sind wirklich eigenartig. Zuerst schwimmen sie mit dem Haifisch, und kaum ist der Hai verschwunden und das Wasser wieder sicher, rennen sie weg. Umgekehrt wäre es doch richtig, nicht ins Wasser gehen, solange der Hai da ist und reinkommen, wenn er weg ist. Aber welcher Delfin versteht schon die Menschen? Wir bedanken uns bei den anderen Delfinen, aber sie dürften nicht mit uns schwimmen, weil sie alle große Männchen waren und solange ihre Kinder noch klein sind und nicht für sich allein sorgen können, dulden unsere Mütter eben keine anderen Männchen in ihrer Nähe. Nicht einmal unsere großen Brüder oder Väter und ganz sicher keine Fremden. Bei all der Aufregung hatte ich gar nicht mitbekommen, wie die Sonne aufgegangen war und nun hoch über uns stand. Um uns herum war alles blau. Wir schwammen etwas weiter raus ins tiefe Wasser, wo wir den Boden nicht mehr sehen konnten. Dann hörten wir alle auf zu klicken. Wir konnten in der Ferne die Männchen hören, die natürlich weiter in der Nähe blieben, falls der Hai wieder auftauchte, aber sehen konnten wir sie nicht. Wir sahen nur noch blau. Alles war nur noch blau. Der Himmel war unten hellblau und wurde nach oben immer dunkler. Das Wasser war wie ein Spiegelbild, unten dunkelblau und nach oben hin heller. Es war, als würde die Wasseroberfläche und wir mit ihr in der Mitte einer riesigen blauen Kugel schweben. »Wie findest du das?«, dachte meine Mutter, und ich konnte überhaupt nicht antworten. So überwältigt war ich von diesem Gefühl. Ich schwebte schwerelos in diesem unglaublichen Blau und verstand endlich, warum alle größeren Delfine immer so glücklich waren, wenn sie vom tiefen blauen Meer schwärmten und mir immer sagten, dass sie es mir einfach nicht erklären konnten und ich schon warten müsse, bis sie es mir zeigten. Das wirklich durch und durch blaue Meer. Leider dauerte der Spaß an diesem Tag weniger lange. Sehr nah an der Küste standen hohe Überwasserberge, und als die Sonne hinter denen verschwunden war, wurde aus dem Blau schnell wieder ein Grün und dann ein Grau. Ohne blauen Himmel und tiefes Wasser ist Meer auch nicht so schön blau. Wir sind noch mehr Menschen an diesem Tag begegnet. Zuerst den Bootmenschen. So wie die Tauchmenschen sich Luft zum Atmen mit ins Wasser nehmen, nehmen sich die Bootmenschen einfach ein Stück trockenes Land mit auf das Wasser, damit sie nicht nass werden. Das finden wir Delfine wirklich faszinierend. Wir kennen ja beide Welten und wissen, dass das Leben im Wasser doch viel besser und leichter ist als in der Luft. Wir sind schwerelos, bis wir auf dem Trockenen liegen. Was für ein Gewicht das außerhalb des Wassers ist. Und sehen und hören und vor allem sören funktioniert doch in der dünnen Luft auch nur ganz schlecht. Wir Delfine können ja sehen, wann die Menschen auf unsere Worte reagieren. Und sie hören und sehen wirklich nur einen ganz kleinen Teil von dem, was wir sagen. Und wir sagen hier eine ganze Menge, nicht nur, wenn die Tage im Sommer länger sind. Meine Mutter warnte mich damals vor den Bootmenschen. Ihre Boote werden von ganz schnell drehenden Schwanzflossen angetrieben, die sehr gefährlich für Delfine an der Wasseroberfläche sein können. Und wir sind ja meistens in der Nähe der Oberfläche. Heute bin ich ja schon ein erfahrener Delfin und mit meinen Jungs spielen wir oft vor den Booten, denn das blaue Meer unter dem blauen Himmel ist noch schöner, wenn wir Delfine uns nicht so anstrengen müssen, um durch diese blaue Kugel zu fliegen. Es macht wirklich große Freude, weil das Wasser, das so ein Boot vor sich herschiebt, uns dann einfach mitschiebt. Meine Mutter warnte mich aber auch vor den Booten, weil manche davon große Netze hinter sich herziehen, in denen sich ein Delfin leicht verfangen und einwickeln kann. Meine Tanten erzählten, dass sie schon mal in so einem Netz waren, aber nicht eingewickelt, sondern sie sind extra hereingeschwommen, um die Fische zu essen, die auch noch alle darin herumgeschwommen sind. Meine Tanten fanden es sehr lustig, dass die Menschen, die das Netz ausgelegt hatten, um Fische zu fangen, nicht verstanden, weshalb die Delfine nicht herausgesprungen sind. Komisch, nicht? Da haben sie den ganzen schönen Fisch da drin und wundern sich, warum die Delfine noch für einen Moment bleiben wollten. Meine Tanten konnten ihnen ja ansehen, dass die Menschen keine Delfine fangen wollten, sondern auch nur den Fisch. Meine Tanten haben dann lachend erzählt, dass sie immer wieder abwechselnd gepfiffen haben. Wartet, nur einen noch. Irgendwann hatten die Menschen dann das Netz ein kleines Stück aufgemacht. Die Delfine hatten verstanden, dass sie nun wirklich genug gefressen hatten und in dem schönen Netz voller Fische nicht mehr erwünscht waren. Die Menschen teilen nicht mehr so gern, wie wir es tun. Die alten Delfine, wie meine Oma, erzählten, dass es früher anders gewesen ist. Die Alten sagen, dass damals die Delfine überall auf der Welt mit den Menschen gemeinsam gefischt haben. Delfine haben die Fische aus dem Meer in die Netze der Menschen getrieben, wenn die an der Küste warteten. Die Menschen haben dann die Fische alle gefangen und an Land gezogen, aber sie haben die Delfinen immer einen fairen Anteil abgegeben. Das funktionierte aber nur, solange sie keine Boote benutzten und selbst zu uns ins Wasser kamen. Heute gibt es nur noch wenige Menschen, ganz weit weg in den südlichen Meeren, die mit Delfinen zusammenfischen. Im Nordosten soll es dagegen so schlimm geworden sein, dass die Menschen den Delfin als Feind sehen, der ihnen ihre Fische wegschnappt. Deswegen fangen die Menschen dort auch tausende Delfine. Dabei fangen sie doch schon mehr Fisch, als sie brauchen. Aus den meisten Booten fliegt fast alles, was sie rausziehen, nach einer Weile wieder über Bord. Dann ist es aber alles schon tot. Und wenn keine Delfine oder Haie in der Nähe sind, um es zu fressen, dann verfault alles irgendwo in den Tiefen, in die wir nicht tauchen können. Es wird überhaupt immer schlimmer mit den Menschen. Die schlimmsten Dinge, die sie heute in den Meeren tun, meinen sie wahrscheinlich gar nicht böse. Sie scheinen nur einfach mit ihren kleinen Gehirnen nicht genug über das nachzudenken, was sie tun. Sie machen eine Menge Dreck im Meer, und wenn sie im Meer nicht genug zum Dreckmachen finden, dann bringen sie Dreck und Abfall und Gift auch noch von Land ins Meer. Und sie machen so viel Krach mit all ihrer Technik, dass Delfine an manchen Stellen ihre eigenen Worte nicht mehr verstehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Menschen haben es eben sehr schwer in der dünnen Luft da draußen, und vieles, was für uns Delfine ganz normal und alltäglich ist, müssen sie technisch lösen. Dadurch verlieren sie die uralten Fähigkeiten, die fast alle Tiere im Wasser so oder anders haben. Wir nennen es die Verbindung. Die Verbindung erlaubt mir zu spüren, wenn mich ein Hai von hinten schief ansieht, oder zu fühlen, dass ein Mensch sich über mich freut oder vor mir Angst hat. Die Menschen konnten das anscheinend früher auch, aber sie verstehen nicht mehr, was andere Wesen ihnen sagen wollen, oder es kümmert sie einfach nicht. Am Abend meines ersten Tages im Meer wollte mir meine Mutter zeigen, wie schlimm diese Verbindungslosigkeit bei Menschen sein kann. Wir besuchten eine Stelle, an der ältere Delfine freiwillig Menschen halfen. Sie erforschten und dafür bei ihnen in einer großen Bucht hinter einem langen Netz lebten. Die Menschen glaubten zwar, die Delfine könnten nicht weg, aber sie waren doch freiwillig da, denn natürlich springen wir auch aus Netzen, wenn wir das wollen. Wir könnten sehr hoch und sehr weit über das Wasser springen. Meistens sind eben noch so viele leckere Fische in dem Netz, dass wir noch bleiben wollen, wie meine Tanten. Aber wir sind eben durch unsere Fähigkeiten auch sehr mitfühlende Wesen. Wir können mit dem Sören nicht nur wirklich in andere Wesen hineinschauen und so vor der Geburt eines Delfinbabys schon Sören, ob es auch richtig herum in seiner Mama liegt. Wir können uns mit unserem großen Gehirn auch sehr gut in andere Wesen hineinversetzen und so verstehen, was sie fühlen. Die älteren Delfine in der abgesperrten Bucht machten genau das. Sie erforschten Menschen. Und diese Menschen schienen zumindest verstanden zu haben, dass wir gerne helfen wollen und können. Die Delfine erzählten uns durch das Netz von den schlimmen Fällen, die sie jeden Tag behandelten. Es gab Menschen, die sogar ihre Verbindung zu anderen Menschen verloren hatten. Sie sprachen nicht mal mehr ihre eigene kleine Sprache mit den anderen Menschen. Die älteren Delfine in der Bucht verstanden jeden einzelnen ihrer Patienten und konnten sehen, was mit diesen kranken Menschen los war. Und es war fast immer die Verbindung, die kaputt war, nur noch schlimmer als bei den normalen Menschen. In fast allen Fällen halfen einfach nur die Zuneigung und Konzentration auf den Kranken, um ihm zu helfen. Es dauerte manchmal sehr lange, bis die Verbindung wieder aufgebaut war und die Kranken wieder sprachen. Die Delfine hinter dem Netz sagten, die Menschen könnten es mit ihren kranken Menschen selbst viel besser machen, aber sie nahmen sich nie genug Zeit, um sich wirklich auf ihre Kranken zu konzentrieren und ihre Zuneigung zu ihnen durch nichts ablenken zu lassen. Deshalb ließen sie es lieber die geduldigen älteren Delfine tun, die dafür auch noch mit Fisch entlohnt wurden und die es immer irgendwann schafften, mit den Kranken Verbindung aufzubauen und sie schließlich mit kaum mehr als viel Aufmerksamkeit zu heilen. Die Delfine konnten jeden Tag das tun, was sie am liebsten taten, den geheimnisvollen Menschen erforschen und ihm dabei helfen. Wir sind eben mitfühlend, also helfen wir gern. Es werden auch dauernd Schwimmmenschen gerettet, ohne dass ein Hai in der Nähe ist. Die Menschen müssen manchmal sogar vor dem Wasser selbst gerettet werden, denn die Menschen schwimmen nicht nur immer ziemlich langsam, sondern auch selten sehr lange. Sie sind die Schwerelosigkeit nicht gewohnt und strampeln wie an Land, bis sie zu müde sind, ihr Atemloch über Wasser zu halten. An diesem Abend, nach meinem ersten Tag im Meer, fasste ich den Entschluss, später auch ein Menschenforscher zu werden. Und nun, 9 Sommer später, ist es fast soweit. Ich ziehe noch ein Jahr durch die Meere und suche mir eine nette Delfindame zum Heiraten. Und während sie unser Baby aufzieht, wobei wir Delfinmännchen ja nicht helfen dürfen, mache ich irgendwo ganz allein Menschenforschung. Viele von uns Delfinen widmen ihr ganzes Leben dem Studium der Menschen. Sie verbringen Wochen, Monate und Jahre allein an den Küsten der Meere und versuchen, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, mehr über sie zu lernen, um sie vielleicht irgendwann sogar richtig verstehen zu können. Wir Delfine wissen noch sehr wenig über die Menschen, ihre Verhaltensweisen oder ihr Leben. Denn das geschieht für uns Delfine unerreichbar auf den Weiten des trockenen Landes und damit außerhalb unserer eigenen Welt. Vielleicht wird sich das irgendwann ändern, wenn die Menschen soweit sind, wieder ins Wasser zurückzukehren, wie es auch die Vorfahren der Delfine einst taten, weil sie schwerelos sein wollten. In der Nacht, nach diesem ersten aufgeregten Tag im Meer, döste ich an der Oberfläche und träumte. Ich träumte, dass ich der erste Delfinforscher sei, der einen klugen Menschen dazu bringt, uns wieder zu verstehen. Diesen Traum habe ich nie aufgegeben. Und wer weiß, vielleicht wird er ja irgendwann wahr.